Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich grüße euch vom Kurdistan-Solidaritätskomitee und von NAFDEM Berlin. Wir erleben gerade in der Türkei große Gefängniskämpfe. Inzwischen sind bis zu 7000 kurdische politische Gefangene, auch einige türkische politische Gefangene im Hungerstreik. Sie kämpfen für die Freiheit oder vor allem für eine Aufhebung der Isolationshaftbedingungen des kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan. Den Hungerstreik begonnen hatte vor mittlerweile über 130 Tagen eine damals noch selbstgefangene Abgeordnete, Leyla Güven. Sie ist immer noch im Hungerstreik. Sie befindet sich an der Schwelle zum Tod, aber sie sagt, das Motto der kurdischen Bewegung, wir lieben das Leben so sehr, dass wir dafür bereit sind, auch zu sterben. Gestern erst hat ein junger Hungerstreikender Selbstmord begangen aus Protest gegen die Haftbedingungen, gegen die Isolationshaft von Öcalan. Es wird heute deswegen in vielen Städten Kundgebungen geben. Auch hier in Berlin wird es nachher um 18 Uhr auf dem Hermannplatz noch eine Kundgebung geben. Und auch in mehreren Städten der Türkei und auch in Nordsyrien, Rojava, sind heute schon Tausende auf die Straße gegangen, um den Hungerstreik zu unterstützen, um die Forderungen der Hungerstreikenden zu unterstützen. Die Frage, warum ist Abdullah Öcalan so wichtig? Es gibt ja sehr, sehr viele andere Hungerstreikende auch. Der Hintergrund ist einfach, dass Öcalan für die Kurdinnen und Kurden eine Schlüsselrolle spielt. Eine Schlüsselrolle auch wieder für einen Friedensprozess, dass sie sagen, er soll unser Verhandlungsführer sein. Und wenn es gelingt, die Haftbedingungen von Öcalan zu verbessern, bedeutet das, dass es auch gleichzeitig gelingen wird, die Haftbedingungen von 10.000 anderen politischen Gefangenen zu verbessern bzw. deren Freiheit zu erkämpfen. Öcalan ist sozusagen das Symbol, aber es geht hier um alle Gefangenen. Es geht auch um Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, die ehemaligen Vorsitzenden der HDP und 5.000 weitere gefangene HDP-Mitglieder. Es geht um die ganzen gefangenen Mitglieder aus der PKK, es geht um die Gefangenen aus der DHKPC, der TKP-Mele, der Mele-KP und sehr viele anderer linker und linksradikaler kommunistischer Parteien und Organisationen in der Türkei. Es geht darum, bessere Haftbedingungen bzw. die Freiheit natürlich, die Freiheit all dieser Gefangener zu erkämpfen. Und deswegen wurde der Hungerstreik der kurdischen politischen Gefangenen auch in den letzten Tagen immer wieder unterstützt von türkischen Kommunisten in den Knästen, die ihrerseits Solidaritätshungerstreiks begonnen haben. Von den Kommunisten aus der Türkei, deren Parteien auch gleichzeitig in der Freiheit mit der Guerilla, mit der kurdischen Guerilla eine gemeinsame Front zum Kampf gegen das faschistische Regime gebildet haben und die in Nordsyrien, Rojava, auch einen gemeinsamen Kampf führen mit den dortigen YPG und YPG gegen die IS-Barbaren, gegen die türkische Armee. Aber liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen hier vor dem Justizministerium und die Frage ist, warum vor dem Justizministerium, warum nicht zum Beispiel vor der türkischen Botschaft? Ganz einfach, Deutschland ist hier mit Kriegspartei. Die Verfolgung der Revolutionäre und Demokraten in der Türkei wird in Deutschland fortgesetzt. Hier haben wir weiterhin, wir haben Organisationsverbote, die DHKPC ist verboten, die PKK ist verboten, die TKP-Mele ist zwar erlaubt, aber 10 ihrer mutmaßlichen Sympathisanten stehen seit Jahren in München vor Gericht. Sie werden angeklagt, ja, weil sie Revolutionäre, weil sie Kommunisten sind. Hier wird die Strafjustiz der Türkei mit anderen Mitteln in Deutschland weitergeführt. Wir haben eine grenzüberschreitende Verfolgung revolutionärer Kräfte. Und verfolgt werden sie eben mit dem Paragraphen 129b, der sogenannten Bildung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Und das, wir haben es eben auch schon gehört, ist kein normaler Paragraph, sondern für eine Verfolgung nach diesem Paragraphen braucht es eine Genehmigung der Bundesregierung, konkret des Bundesjustizministeriums. Man redet uns immer ein, wir haben Gewaltenteilung in Deutschland. Aber was ist das für eine Gewaltenteilung, wo die Regierung ganz offiziell erst einmal entscheiden muss, gegen wen ein Verfahren geführt werden soll, ein solches Verfahren anordnet? Das ist das Gegenteil einer Gewaltenteilung. Das ist politische Justiz in ihrer Reinform, was wir hier mit dem Paragraphen 129b erleben. Natürlich hat es einen Grund, dass dieser Mechanismus so geschaffen wurde und das ist ganz einfach. Die Bundesregierung hat Angst, dass vielleicht ein übereifriger Staatsanwalt einmal Ermittlungen anstellt gegen irgendwelche Bombenleger und Kopfabschneider, die in Syrien oder im Kosovo oder in anderen Ländern Morde und Vergewaltigungen begehen, aber nach Meinung der Bundesregierung heldenhafte Rebellen sind. Und deswegen will die Bundesregierung doch selber entscheiden, wer ist Terrorist und wer ist Freiheitskämpfer. Und das will sie nach ihren politischen Interessen, also den politischen Interessen, den wirtschaftlichen Interessen der deutschen Wirtschaft, des deutschen Kapitals, der deutschen herrschenden Klasse entscheiden. Deswegen müssen wir auch klar machen, wir wollen, dass dieser Terrorparagraf wegkommt. Weg mit 129b und natürlich weg mit 129a, dem alten Ausforschungs- und Spitzelparagrafen, der seit Jahrzehnten zur Ausforschung, zur Unterdrückung der radikalen und revolutionären Linken dient. Und auch des kleinen Bruders dieser Paragraphen, des 129, Bildung einer kriminellen Vereinigung, der in der Vergangenheit ja sogar schon gegen Antifa-Gruppen oder in Sachsen gerade auch gegen linke Fußballfans zum Einsatz kommt. Diese Paragraphen müssen weg, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte noch kurz ein paar Takte sagen zu dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben gegen die palästinensische Genossin Odeh. Wir haben hier wieder mal eine unglaubliche Hetzkampagne erlebt gegen eine palästinensische Revolutionärin, die über den Kampf des palästinensischen Volkes und über die Situation der palästinensischen Frauen, insbesondere in den Knästen, sprechen wollte. Wir haben erlebt, wie es hier eine nahezu gleichgeschaltete Medienkampagne von Bild bis Taz gab. Wie sich... Okay, ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will nur noch sagen, ja, wir sehen einfach, dass diejenigen Revolutionärinnen und Revolutionäre aus dem Ausland, die in Deutschland die meiste Verfolgung erleben, das sind die Revolutionäre aus Kurdistan und aus Palästina, von den beiden Völkern, die seit Jahrzehnten heldenhaften Widerstand gegen Kolonialismus und Zionismus und Imperialismus leisten. Und als Kurdistan-Solidaritätskomitee wollen wir auch an dieser Stelle wieder daran erinnern, es war die Organisation der die Genossin Odeh angehört, es war die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die 1980/81 unseren kurdischen Genossinnen und Genossen Schutz gab nach dem Militärputsch in der Türkei. Und die ersten Kämpfe, die die PKK-Guerilla geführt hat, waren an der Seite der PFLP und anderer palästinensischer Fedayeen gegen die zionistische Invasion im Libanon. Wir haben das niemals vergessen. Und wir erinnern uns auch daran, wie vor wenigen Wochen Leyla Khaled, eine führende Genossin der PFLP, einen Brief von der palästinensischen Leyla an die kurdische Leyla, an Leyla Güven, die eben seit November im Hungerstreik ist, und ihr zusicherte, dass sie an der Seite ihrer kurdischen Schwester steht, im Kampf für die Freiheit des kurdischen Volkes und im Kampf gegen die Isolationshaft von Abdullah Öcalan. Darum, es lebe der Freiheitskampf des kurdischen Volkes, es lebe der palästinensische Freiheitskampf, Freiheit für alle politischen Gefangenen, Freiheit für Abdullah Öcalan, weg mit den Terrorparagrafen. Politische Gefangenen, Freiheit für alle politischen Gefangenen.